Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Yesterday we talked about the importance to practically live by grace. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in der Praxis aus der Gnade zu leben. And then the Apostle Paul says, dann sagt der Apostel Paulus, and impart total well-being into your lives. Und vollkommenes Wohlergehen in euer Leben hineinlegen. Again, I don't really like that the Passion says impart. Auch hier gefällt mir nicht wirklich, dass die Passion-Übersetzung hineinlegen sagt. Because God doesn't need to impart anything to any Christian. Denn Gott muss in einen Christen nichts hineinlegen. But it's okay, that's how the Passion translated it. Aber das ist in Ordnung, denn so hat es die Passion-Übersetzung formuliert. But let's talk about this word or this phrase, total well-being. Sprechen wir doch über dieses Wort oder diese Aussage, vollkommenes Wohlergehen. Because I think this is translated very nicely. Denn ich finde, das ist sehr schön übersetzt. Although, really, it should be described better, but I understand then it would be a very long sentence. Obwohl es eigentlich besser beschrieben werden sollte, aber ich verstehe, dass es dann ein sehr langer Satz wäre. The word that the Apostle Paul uses here is the Greek word Irene. Das Wort, das der Apostel Paulus hier verwendet, ist das griechische Wort Irene. And it's the word that in the Hebrew is Shalom. Es ist das Wort, das auf Hebräisch Shalom heißt. And most Bibles simply translate it as peace. Die meisten Bibeln übersetzen es einfach mit Frieden. If we understand that words change over the years. Wenn wir verstehen, dass sich Wörter im Laufe der Jahre verändern. And peace is one of the words that has significantly changed. Ist Frieden eines der Wörter, das sich sehr stark verändert hat. I can almost guarantee. Ich kann dir fast garantieren. That if I would ask 100 1000 Christians. Dass, wenn ich 100.000 Christen fragen würde, not people, Christians. Nicht Menschen, sondern Christen, how they define the word peace. Wie sie das Wort Frieden definieren, I guarantee you I would get very few right answers. Ich garantiere dir, ich würde nur sehr wenige richtige Antworten bekommen. Right answers according to the Bible. Richtige Antworten gemäß der Bibel. And this is simply because words change. Das liegt einfach daran, dass sich Worte verändern. Right now, while I'm recording this, there is war in different places of this world. Gerade jetzt, während ich dies aufnehme, herrscht an verschiedenen Orten der Welt Krieg. See, if you would go to the Ukraine or go down to the Middle East and ask them, hey, what does peace mean to you? Wenn du in die Ukraine oder in den Nahen Osten gehst und die Menschen fragst, was bedeutet Frieden für euch? They would tell you it's that the war finally stops. Würden sie dir antworten, dass der Krieg endlich aufhört? But you know, in the definition of the Bible, peace is not the absence of war at all. Aber nach biblischer Definition bedeutet Frieden überhaupt nicht die Abwesenheit von Krieg. The war can stop and you can still have no peace in your heart. Der Krieg könnte aufhören und du könntest trotzdem keinen Frieden in deinem Herzen haben. There are people who live in countries where there is no war and yet these people have no peace at all. Es gibt Menschen, die in Ländern leben, in denen es keinen Krieg gibt, und trotzdem haben diese Menschen überhaupt keinen Frieden. They live in anxiety, they live in fear, they live in inner turmoil. Sie leben in Unruhe, sie leben in Angst, sie leben in innerem Aufruhr. One of the meanings of peace is very well translated in the Passion. It is a complete and a total well-being. Eine der Bedeutungen von Frieden ist in der Passion sehr gut übersetzt. Es ist ein völliges und umfassendes Wohlergehen. It includes prosperity. Es beinhaltet Wohlstand. It includes a security and safety. Es beinhaltet Sicherheit und Geborgenheit. It includes even protection. Es beinhaltet sogar auch Schutz. But there is something else that the meaning of peace has according to the Bible. Aber es gibt noch etwas anderes, was Frieden laut der Bibel bedeutet. And that means a relationship that is now so strong that it cannot be broken anymore. Nämlich eine Beziehung, die so stark ist, dass sie nicht zerbrechen kann. They used it in carpentry. Das verwendet man in der Tischlerei. And in English you call this a dove. Und im Deutschen nennt man das eine Schwalbenschwanzverbindung. And this is the strongest connection with wood. Das ist die stärkste Verbindung von Holz. If the wood breaks somewhere and there is a dovetail joint, it will not break there. Wenn das Holz irgendwo bricht und es gibt eine Schwalbenschwanzverbindung, bricht es nicht an dieser Stelle. And that's what Paul is telling them. Genau das sagt Paulus den Ephesern. In other words, between you and God the Father, it is so secure the relationship that you don't have to worry it can break. Mit anderen Worten, die Beziehung zwischen dir und Gott dem Vater ist so sicher, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass sie brechen könnte. And this is all what Jesus Christ did for us. Das alles hat Jesus Christus für dich getan. My dear friend. Mein lieber Freund. How many Christians are never sure if everything between God and them is okay? So viele Christen sind sich nie sicher, ob zwischen Gott und ihnen alles in Ordnung ist. How many Christians live with guilt, with shame, with condemnation? So viele Christen leben mit Schuld, Scham und Verdammnis. They have no boldness to come before God in heaven. Sie trauen sich nicht, mutig vor Gott im Himmel zu erscheinen. And you know why? Weißt du warum? Because they think peace is something that they have to work for. Weil sie denken, dass Frieden etwas ist, dass sie sich erarbeiten müssen. They subconsciously or sometimes even consciously believe. Sie glauben unbewusst oder manchmal sogar bewusst, that they need to do everything right so that God will accept them. Dass sie alles richtig machen müssen, damit Gott sie annimmt. No wonder they never have total well-being. Kein Wunder, dass es ihnen nie ganz gut geht. Because there's always something deep inside of them that wonders if they are accepted by God. Denn tief in ihrem Innern fragen sie sich immer, ob sie von Gott angenommen sind. Allow me to encourage you today. Ich möchte dich heute ermutigen. Close your eyes and start to imagine yourself. Schließe deine Augen und stell dir vor, in the arms of a heavenly Father that has done everything so that between you and him everything is okay. Du liegst in den Armen eines himmlischen Vaters, der alles getan hat, damit zwischen dir und ihm alles in Ordnung ist. I'm telling you, external well-being comes before internal well-being. Inneres Wohlergehen kommt vor äußerem Wohlergehen. Many people pursue external well-being and never resolve the internal well-being. Viele Menschen streben nach äußerem Wohlergehen und kümmern sich nicht um das innere Wohlergehen. What happens? Was geschieht? They increase the balance on their bank accounts. Sie erhöhen den Kontostand auf ihrem Bankkonto. They increase their material well-being. Sie vermehren ihren materiellen Wohlstand. Then they have broken families, they have sicknesses, diseases. Dann haben sie zerrüttete Familien, Krankheiten und Gebrechen. They don't sleep well. Sie schlafen nicht gut. But internal well-being will always produce external well-being. Aber inneres Wohlergehen führt immer zu äußerem Wohlergehen. And internal well-being has to do with what Jesus did for you, not what you did for him. Inneres Wohlergehen hat etwas damit zu tun, was Jesus für dich getan hat, nicht was du für ihn getan hast. So I will remind you. Ich möchte dich daran erinnern. Every day live in this divine ability that comes from God through Jesus Christ. Lebe jeden Tag in dieser göttlichen Fähigkeit, die von Gott durch Jesus Christus kommt. And live with an internal assurance that you are accepted by God, everything is fine. Lebe mit der inneren Gewissheit, dass du von Gott angenommen bist und alles in Ordnung ist. Then you will express true Christian life. Dann wirst du das wahre christliche Leben zum Ausdruck bringen. See you tomorrow. Bis morgen.